Computer kaputt ging und als das Radio den Empfang elektromagnetischer Wellen einstellte und als das Fahrrad seine Speichen spreizte, das Auto verweigerte die Fortbewegung aus täglich wechselnden Gründen, der Kassettenrekorder pflegte die Kassetten zu zerstören, das Tonband, es ließ jeglichen Ton vermissen und die Lampe zersprang. Und als der Wecker zerschellte und als der Fernseher explodierte und als der Kühlschrank versagte, da brauchte ich einen Menschen, doch da war keiner und das war eine große Scheiße. Der Ofen mochte auch nicht mehr, der Radiator wollte nicht, was er sollte. Die Heimorgel machte ihren Abgang, der Plattenspieler spreizte seine Nadel ins Abseits. Das Stromnetz, es brach schlichtweg zusammen und das bedeutete dann auch das Ende für den Videorekorder. Und die Joghurtmaschine kollidierten, der Rasierapparat, der riss den Föhn mit in die Tiefe, das Telefon, es verabschiedete sich, das Klavier, es fiel mir auf die Füße und das war alles eine große, gottverdammte Scheiße.